Quest Past. Das Gönwald-Anwesen. Hallo und herzlich willkommen zu Questcast, unserem Pen and Paper Podcast. Und ich werde nicht müde zu erwähnen, was für ein wunderschönes Wortkonstrukt Pen and Paper Podcast ist. Mit mir am echten Holztisch, physikalisch anwesend, ist die Erbse mit dem Kernteam. Hallo Erbse. Hallo, ich bin's, Erbse. War das so lustig jetzt? Dein Name oder der Tisch? Nee. Einfach so, die Situation. Und noch bei uns im Podcast ist Romy. Ja, hallo. Das üben wir nochmal mit der Moderation. Am virtuellen Tisch. So, und auch im Kernteam, die Romy, die soweit das Ganze mit zu verschulden hat, dass wir hier heute sitzen. Und wir laden uns ja, so wie wir das geplant haben, immer dann nochmal Leute mit dazu ein. Und das ist diesmal der Scheck. Hallo Scheck. Hallihallo, ich bin der Scheck. Du sitzt ja auch separiert von allen in deiner eigenen Zelle. So ist es. Kannst hoffentlich heute alle Leute hören und Romy auch dementsprechend, dass alle soweit jetzt richtig verbunden sind. Ja, Leute, was haben wir heute vor? Nachdem wir jetzt ein bisschen Geplänkel hatten, Vorgeplänkel, wir wollen einen Podcast spielen, Cthulhu. Und ich habe mir ein Abenteuer dafür, das hat mir netterweise Romy zur Verfügung gestellt. Ich habe mich da soweit reingefuchst und ja, es ist ganz gut, dass wir wir sind eine normal große Runde für so ein Pen and Paper, ne? So drei Helden, drei Investigatoren und einen Meister, das ist ja schon so, ist ja normal, ne? Ist ja nur nicht übergroß. Zudem sind wir eigentlich alle, haben wir schon ein paar Rollenspielrunden hinter uns gebracht, so unabhängig auch voneinander. Also ich würde mal behaupten, wir sind vielleicht nicht mehr die Leute, die jetzt Pen and Paper frisch für sich angefangen haben. Ich bin wahrscheinlich die Unerfahrenste. Ja. Ja, kann sein, ja. Ja, definitiv. Romy und Scheck spielen irgendwie an jedem Tag, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die beiden jeden Tag spielen. Ungefähr jeden Tag. Stimmt, naja, oder? Jeden Tag nicht, aber schon mehrmals im Monat. Also ich auf jeden Fall. So. Das ist schon stabil. Nicht schlecht. Ja, wir spielen eigentlich nur noch alle paar Monate mal, ne, Henrik? Leider. Ja, zuletzt online eigentlich. Also wir hatten ja vorher diese Online-Runden, die wir live gespielt haben, wo man uns auch manchmal gesehen hat. Und wir haben uns aber jetzt gedacht, dass ein Podcast vielleicht eine einfachere Möglichkeit wäre, miteinander zu spielen, weil wir dachten zumindest, dass es schneller gehen würde, einfacher für uns wäre, so eine Aufnahme zu machen. Und dass es dann vielleicht auch angenehmer ist, für die Menschen zu hören, weil sie den Podcast überall mit hinnehmen können. Ja, was bei einem Video ja nicht der Fall ist. Genau, so als MP3 eigentlich schon, aber für zwischendurch. Genau, das war so der Gedanke dabei. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, also es ist ja von Vorteil, dass wir erfahrene Rollenspielhasen hier am Tisch und am virtuellen Tisch haben. Sag das bitte nicht. Ja, ich weiß, das klang irgendwie im Nachhinein, fand ich das auch nicht mehr so gut. Rollenspielhasen. Es ist irgendwie in keinem Kontext irgendwie angenehm, irgendwie Hasen dran zu setzen. Außer man möchte Hasen zeigen, vielleicht. Du kannst gern Rollenspiel-Titan einfach sagen. Rollenspiel-Titan. Sind die Rollenspiel-Titan am Tisch? Das ist ja auch irgendwie unangenehm. Ich würde mal sagen, lasst uns einfach, bevor wir jetzt uns in Vorgeplänkel weiter, lasst uns doch mal, ich würde mal gerne ein bisschen was zu euren Charakteren hören, weil ich habe mir bewusst nichts großartig sagen lassen und wenn ihr mir was gesagt habt, habe ich es wieder vergessen. Ich weiß nur so ein bisschen was von Erbsel, die ihren Charakter auch so weit gemalt hat, deswegen fang doch mal an, Erbsel, erzähl doch mal was von deinem Charakter von der Runde, die wir heute spielen und ich muss mir dann ein paar Notizen machen, weil ich euch ja dann irgendwie einbauen muss, damit ihr in das Abenteuer so weit reinpasst. Ja, na gut, dann fange ich an. Also, ich spiele Gisela Albrecht. Gisela ist schon 46. Das klingt falsch, aber sie ist halt auf jeden Fall älter, als ich in Wirklichkeit bin. Und sie ist Witwe, alleinstehend und ihr geht's auch ganz gut damit. Sie ist nämlich ziemlich reich. Also, sie hat ein Landhaus, ein kleines, und ein Stadthaus. Und sie lebt anscheinend ziemlich gut von dem, was ihr Mann ihr hinterlassen hat. Sie selbst ist eigentlich von Beruf nichts, nicht so direkt. Also sie würde sich wahrscheinlich als Medium bezeichnen, aber ob sie das wirklich ist, man weiß es nicht so genau. Es gibt mir Interpretationsspielraum, das finde ich sehr gut. Ja, also sie ist natürlich selber davon überzeugt, dass sie ein Medium ist. Aber wie man das sich halt so denken kann, es gibt ja Menschen, die sich für ein Medium halten, aber in Wirklichkeit einfach nur verrückt sind. Also je nachdem. Und äußerlich, sie ist sie ist eigentlich kleiner als die Durchschnittsfrau, würde ich sagen. Vielleicht so 1,50. Und sie ist ziemlich pummelig. Sie hat ein ziemlich großes Doppelkinn und dicke Waden. Also sie ist wirklich, wirklich klein und rund, würde ich sagen. Und das Erste, wenn man sie sieht, ist wahrscheinlich, was einem auffällt, die naturroten Haare. Sie hat so einen Bob. Und was einem sofort in die Nase kommt, ist ihr Geruch, denn sie trägt immer sehr starkes Parfüm und am liebsten Patchouli tatsächlich. Und ja, genau, noch ein wichtiger Punkt vielleicht, sie trägt extrem gerne Pelz. Also sie hat sehr gerne so einen dicken Pelzmantel an. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste erstmal. Okay, hat irgendwer noch erste Fragen irgendwie zu ihrem Charakter? Nein. Nö, nö. Okay, ich habe es ein bisschen mit ihr, sie hat mich dann so ein paar Sachen dann noch gefragt, ob die dann soweit okay wären oder nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen dran rumgewetzt und so weiter. Aber ich denke mal, das passt im Großen und Ganzen. Also was mir gerade noch einfällt, so eine Sache noch. Sie geht extrem mit der Mode. Also ihr ist Mode sehr wichtig. Aber bei ihr sieht es halt immer so ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Oh. Sie hat immer die schicksten, neuesten Klamotten an, aber es sieht dann ihr kombiniert immer scheiße aus. Ja, das wird natürlich bei einem Horrorrollenspiel natürlich hier sehr. Naja, also ihr ist halt wichtig, wie sie rüberkommt, aber sie hat vielleicht einfach zu wenig Selbstbewusstsein. Tja, die arme Frau. Naja, was will man machen? Der arme Gisela. Jack, was hast du denn soweit für heute vorbereitet? Ich spiele heute eine Frau, eine 20 Jahre alte Jüdin namens Rachel Rosenthal, die ihre geliebte Mutter schon in sehr frühen Jahren verloren hat und immer wieder im Kindesalter sich vorgestellt hat oder immer wieder die Stimme ihrer toten Mutter so gesehen gehört hat und als würde sie aus dem Jenseits zu ihr rufen. Und diese ganzen Stimmen wurden halt je älter sie wurde und als sie in die Pubertät kam, immer lauter und stärker und sie fing auch an, irgendwelche anderen, ich sag jetzt mal Geister, wahrzunehmen. Und ja, Rachel Rosenthal ist ein wohlbekanntes Medium, unter anderem bei der Society tätig. Und meine Spezialität ist das Ouija-Brett. Verdammt! Wir haben quasi also zwei Mediums, Medianten, Mediatösen am Tisch. Das habe ich nicht kommen sehen. Ein Profi, ja, einen möchte gerne. Natürlich jetzt. Scheiße. Wolltest du nicht eine Schriftstellerin ursprünglich nehmen? War da nicht was? Nee, das bin ich. Ah. Du hast ja gesagt, du willst keine Information haben. Also habe ich einfach mal gemacht. Ja. Das ist jetzt doof auch, gelaufen. Das sehe ich jetzt noch nicht mal als Nachteil. Auch das, wenn Romy jetzt auch nicht unbedingt, also vielleicht ist sie ja auch leidenschaftlich Wrestlerin und zusätzliche Schriftstellerin. Ich stelle mir das gerade so vor, dass Gisela und Rachel sich die ganze Zeit so betteln, wer mehr Connections in die Anderswelt hat oder irgendwie so. Stell dir vor, wie wir beide an einem runden Tisch sitzen und beide irgendwelche epileptischen Anfälle kriegen. Und jeder guckt dann kurz so zur anderen und übertreibt noch mehr, damit man merkt, dass man mehr besessen ist als der andere oder whatever. Ja. Gisela, hast du das gerade gehört? Ja, habe ich ganz klar gehört. Zu mir sprechen 10 Geister, zu mir 20. Na, das ist doch schon, okay, dann haben wir schon eine Rivalität hier eingebaut. Das ist doch, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wollt eigentlich. Wie ist das mit Romy? Was hast du? Erzähl doch mal ein bisschen zu deinem Charakter jetzt. Ja, also ich spiele Alma Vogt. Sie ist 26. Elmar? Alma. Elmar? Alma. Okay. Ach, Alma, okay. Ja, bin ich undeutlich zu verstehen? Oder, Nein, der Name an sich ging nur so ein bisschen unter. Also ich spiele Alma Vogt. Sie ist 26 Jahre alt und ja, sie kommt gebürtig aus Weimar und wohnt im Moment allerdings in Breslau. Und ja, sie ist von Beruf ist sie Schriftstellerin und sie hat schon in ihrer Jugend sehr gerne Kurzgeschichten geschrieben und ja, ist da tatsächlich so ein bisschen auf die Richtung Gruselliteratur spezialisiert. Also ja, sie interessiert sich halt für dieses Thema oder dieses Genre, soweit das zu dieser Zeit schon existiert hat eben. Und ja, schreibt eben Bücher, in denen es um teilweise eben um Geister geht oder in denen Menschen in fantastischen Welten unterwegs sind. Und ja, ist damit so, sag ich mal, mäßig erfolgreich. So ein paar Leute finden das schon ganz gut, was sie da schreibt. Allerdings ja, ist ihr da jetzt bisher nicht der große Durchbruch gelungen. Deswegen schreibt sie auch teilweise Auftragsarbeiten und macht da dann Kinderbücher, was ihr jetzt nicht so viel Spaß macht, was aber eben ja dann das Geld reinbringt, sag ich mal. Genau. Und ja, Alma ist so vom Charakter her, ist sie sehr klug, sie ist sehr neugierig. Und ansonsten würde ich sie als hilfsbereit und freundlich bezeichnen. Manchmal ist sie vielleicht ein bisschen zu neugierig, aber bisher hat sie das jetzt nicht in größere Probleme gebracht. Ja, sie sieht sich selber als atheistisch, hört ihr, also wurde zwar christlich erzogen, aber gehört jetzt nicht wirklich bewusst irgendeiner Religion an. Und genau, im Ersten Weltkrieg hat sie kurzzeitig als Sanitäterin gearbeitet und da eben Leute versorgt, allerdings nur für einige Monate, als es mal nötig war. Und ansonsten hat sie nicht so viele Personen in ihrem Leben. Ihre Eltern sind verstorben. Sie hat allerdings eine sehr enge Bindung zu ihrer Tante Ilse und zu ihren Brüdern Hans und Michael. Ja, genau. Das ist soweit gerade, Alma. Wo ich gerade Hans und Michael höre, wir haben uns, oder ich habe das ein bisschen forciert, dass wir in Deutschland spielen, wobei es durchaus auch sein kann, dass wir in andere Länder dementsprechend noch reisen. Aber zum Einstieg fand ich es eigentlich ganz nett, wenn wir einfach ein Abenteuer ein bisschen anpassen, dass es in Deutschland spielt und dass wir alle erstmal grundsätzlich Deutsch können, vielleicht Fremdsprachen soweit bewandert sind. Was wollte ich sagen? Habt ihr, wo ich gerade auch Erster Weltkrieg gehört habe, habt ihr euch dazu auch irgendwas überlegt, weil das ja dann so ein Thema war, dass das in den Charakter einfließt oder ist das nicht von Relevanz bei euch? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Nee, ich meine, ja, eben, bei dir, Romy, weiß ich das ja. In welchem Jahr spielen wir genau? 1920? Genau. Genau 1920. Um genau zu sein, es ist 1925 im Sommer. Okay, dann war ich beim Krieg 11 Jahre alt. Also ich habe, ich könnte, ja, das habe ich jetzt nicht gerade fest überlegt, aber es würde eigentlich ganz gut reinpassen, dass ich mit 11 meine Mutter verloren habe. Ich habe noch nicht definiert, wie ich sie verloren habe. Dann würde ich, ja, tja. Dann würde ich, dann hat mich dann so der Krieg schon beeinflusst. Ja, finde ich gut. Also finde ich nicht. Also, ja, Dankeschön. Guck mal, da fängt so, die Rivalität schon an. Ja, Gisela hat ihren Mann Fritz auch im Krieg verloren. Ja, also Alma hat ihren Vater auch im Krieg verloren und die Mutter ist allerdings an Tuberkulose gestorben. Unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Dazu noch ein kleiner Disclaimer. Wir spielen derzeit, sage ich mal, insofern angemessen, dass 1925 das natürlich noch nicht so dicke war mit den Frauenrechten. Auch wird ein gewisser Fremdenhass, denke ich mal, unter Umständen bei einzelnen Charakteren aufzufinden sein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es bei den Charakteren jetzt speziell von Thematik noch wird, aber das kann ich nicht komplett ausschließen. Das wird auch in einem angemessenen Rahmen, wenn sein, und nicht irgendwie für alle unangenehm werden, sondern schon so, dass es halt zur Rolle, zur Situation dementsprechend passt. Deswegen, wenn wir dann irgendwie was Fragwürdiges sagen, ist das natürlich in Character gemeint und nicht, dass wir das selber dementsprechend zu vertreten. Wie auch irgendwelche Gewalthandlungen, wie auch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die wir halt so als echte Menschen nicht machen würden. Insofern habe ich mir auch überlegt, macht eigentlich durch die Gewalt und ein Pipapo, macht eigentlich eine Triggerwarnung Sinn, oder? Habe ich noch nie gemacht, aber macht eigentlich Sinn, ne? Kommt drauf an, was du mit uns vorhast. Ja, naja, also ich meine, wir sind eigentlich alle rechtschaffene Damen, die nichts Böses im Sinn haben. Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade anspielst, aber ich erwarte, dass das hier ein ganz netter Abend mit netten Damen wird und ich erwarte nicht, dass irgendetwas Ungewöhnliches geschieht. Nein, ihr werdet nur Tee trinken. Wenn ich dabei bin, würde ich definitiv immer eine Triggerwarnung irgendwie vorlegen. Das kann ich sehr gut. Einfach zur Sicherheit. Also es ist auch durchaus die Abenteuerbücher bieten natürlich auch immer mal wieder irgendwo Stoff, der vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen anders beschäftigen wird. Und es ist ja trotzdem auch ein Horrorspiel, trotz alledem, oder ein Mystery-Spiel. Deswegen sofern meine erste Triggerwarnung. Und die gilt auch eigentlich für sämtliche, alle anderen Folgen, die irgendwie kommen sollte, egal welches Rollenspiel wir jetzt bespielen werden. Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Aber grundsätzlich können da halt Sachen passieren, die man vielleicht nicht unbedingt so toll findet im echten Leben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen. Nein, ich gehe jetzt natürlich hier nicht in die Vollen. Aber natürlich, was ich natürlich immer so mache, ist, dass ich Gewalt auch ein bisschen beschreibe oder sowas. Das okay, dann fang doch mal an. Zum Beispiel. Ihr wurdet eingeladen. Ihr wurdet eingeladen zu der Verlobung von... Soll ich den Namen Englisch vorlesen oder Deutsch vorlesen? Weil Deutsch. Hugh. Ach, mach einfach. Den kannst du bitte Englisch aussprechen. Hugh Lawrence soll heiraten und zwar Mary Gernwald. Und zwar ist Mary die Tochter von Sir Charlton Gernwald. Er ist 54, vielleicht ist das ja, also ne, schon höheres Alter. Und ihr wisst, dass Sir Charlton Gernwald seit 2 Jahren verheiratet ist mit Jane Gernwald. Sie ist 28. Das wisst ihr. Ihr habt Jane Gernwald aber so noch nicht gesehen. Ihr kennt, bis auf den Hugh Lawrence, ist übrigens ein Landarzt, 31, das Dreigestirn kennt ihr, der Gernwalds. Ihr wisst wohl auch noch, dass die halt Mitarbeiter im Haus haben. Also die haben schon, denen geht schon nicht schlecht. Und zwar wohnen die auch nahe Lübeck in Rena, etwas abseits. Aber der gute Sir Charlton Gernwald ist ein Geschäftsmann und läuft auch soweit ganz in Ordnung. Er hat halt... Reedereien oder beziehungsweise einen Handelsumschlagplatz in Lübeck und das läuft wohl alles ganz gut und ihr kennt euch noch schon seit ein paar Jahren, habt schon soweit Kontakt. Das Ding ist, dass der Kontakt bis auf so ein paar Treffen auch eher so sporadisch war. Der gute Mann war euch immer zugetan und anscheinend würde ich jetzt mal so reindeuten, da er ja 2 Damen als Medium auch noch kennt, scheint er da dementsprechend nicht komplett abgeneigt zu sein. Anscheinend hat er da was mit er meint das natürlich, denkt, ihr könnt das alles und macht das alles in echt und plötzlich kann er da mit seiner verstorbenen Frau sprechen oder so. Und ihr habt eine Einladung erhalten. Und zwar lese ich die mal kurz vor. Ist natürlich mit Handouts im Podcast relativ schwierig, deswegen mache ich das mal so. Die Handouts, wir müssen mal gucken, dass wir Charakterbilder und Handouts vielleicht dann nochmal separat nochmal auf die Seite schieben. Die können wir ja soweit verlinken. Meine Texte kann man ja auch einfach vorlesen. Ja, genau. Deswegen, ich lese jetzt mal eure Einladung vor. Lieber Freund, zu unserer großen Freude verloben sich Mary und Hugh. Ich werde an diesen Namen noch scheitern. Wir möchten dich herzlich zur Verlobungsfeier einladen. Benutze bitte das beiliegende Bahnticket. Wir werden dafür sorgen, dass du vom Bahnhof in Lübeck abgeholt wirst. Hochachtungsvoll, Charlton Gernwald. Das habt ihr bekommen. In angemessener Distanz, um auch selber dementsprechend reisen zu können, also dass das soweit kein Problem ist. Und als wie mache ich das denn? Da habt ihr euren Geburtsort aufgeschrieben, wo ihr seid, ja. Zufälligerweise? Ja. Wo kommt ihr her? Alma wohnt in Breslau und ist in Weimar geboren. Okay. Gisela ist aus Kassel. Sehr kreativ, ich weiß. Ah, Mensch, Wahnsinn. So ein Zufall. Ja. Ja. Rachel ist in Bamberg geboren und den Wohnort habe ich jetzt freigelassen, weil ich das mit dir absprechen würde, je nach Story. Aber wenn es frei ist, dann bin ich auch in Bamberg. Das ist okay. Bamberg habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, beziehungsweise wer hat den weitesten Anreiseweg bis nach Lübeck? Also Erbse schon mal nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Scheck, auch wenn das vielleicht Google Maps anders sieht. Aber das ist mir egal, denn Google Maps gibt es in 1925 noch nicht. Geschickt, ne? Wie ich das wieder überlegt habe, ne? Diese Überleitung. Und ja, Gisela und Alma sind quasi pünktlich soweit losgekommen auch. Das hat soweit geklappt. Aber Rachel, ich übe mich noch in den Namen, ist soweit ein bisschen später losgekommen. Das musste dann ein beziehungsweise einen Tag später dann soweit. Es ist auch alles noch soweit im Rahmen. Es ist halt über Strecke dauert ja auch so ein bisschen. Und deswegen hast du noch etwas anderes bekommen. Und zwar findest du oder bekommst du zugewiesen durch den Boten relativ kurz vor deiner Abreise komischerweise zwei zusätzliche Telegramme, die auch gar nicht so festlich aussehen. Eher so, als ob sie in schneller Eile soweit verfasst wurden, ohne Geschnörkel. Es ging wohl darum, das möglichst schnell zu verschicken. Und auf dem ersten steht, wegen Krankheit muss die Feier abgesagt werden. Bahntickets behalten Gültigkeit. Neueinladung folgt. Charlton, Gönwald. Das ist die erste, die du hast. Wie gesagt, auch nur du. Okay. Die zweite, die du danach auspackst, auf der steht, benötige deine Hilfe. Mary in Gefahr. Bitte komm bis Freitag. Abhole dich vom Bahnhof. Charlton, Gönwald. Das ist das Zweite. Das heißt, trotzdem wirst du soweit herzitiert, wohl dann anscheinend aus einem anderen Grund. Und die anderen beiden gehen davon aus, dass es eine schöne Feier gibt mit viel Alkohol und lustigen Leuten, wo sie vielleicht mal ein nettes Büchlein schreiben können über das Anwesen oder vielleicht Gespenstergeschichten erzählen können aus der Glaskugel. Sowas mache ich nicht. Sowas machst du nicht? Nee. Du bist eine Professionelle. Ja. Wir starten so, und zwar sind gerade eben Gisela und Alma zufälligerweise auch noch im selben Zug. Nein. So ein Zufall. Das hat sich dann irgendwie, das hat sich mehr oder weniger, also Gisela steigt dann. So viele Züge gleichzeitig nach Lübeck 1920 und dass wir dann im selben sind, das ist so ein Zufall. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Gisela steigt halt dazu mit ihrem Reisekofferchen am Bahnhof, soweit. Das ist halt alles laut, ne? Den ganzen Zug und alles. Und in Kassel, Mist, jetzt hätte ich tatsächlich gerne mal gewusst, wie das mit den Bahnhöfen damals ausgesehen hat. Aber einen gab es damals, ja. Steigst halt ein, ist auch planmäßig, also nicht wie heutzutage, sondern das ist alles so. Und dir will sogar noch ein Herr noch helfen, einen deiner Koffer, also deine Gepäckstücke mit reinzuheben in den Zug. Das nehme ich gerne an. Nimmst du gerne an? Ja, so ich schwitze auch schon voll und bin richtig fertig, weil es so anstrengend und aufregend für mich ist, so weit wegzufahren. Das ist schon bis nach Lübeck so. Ich weiß nicht, warst du vorher mal in Lübeck? Nee. Ist also das erste Mal. Wobei, Moment, wenn ich die Familie kenne, war ich vielleicht schon mal da. Dann warst du vielleicht mal zu Gast bei dir. Dann war ich vielleicht schon mal da. Schon länger her. Ich kann mich dran erinnern. Ja. und steigst ein und hast aber, weiß nicht, Sitzplatzreservierung oder sowas, war damals wahrscheinlich noch nicht so ganz, deswegen musst du im Zug dir einen Platz suchen, bist gerade eingestiegen, hast alle deine Sachen dabei und der Zug setzt sich langsam aber sicher in Bewegung. Wie ist denn das Wetter heute so? Das Wetter ist sehr gut, es ist, wie gesagt, Sommer, das heißt, ihr werdet auch im Zug dementsprechend, wenn ihr euch nicht etwas entkleidet, auch schwitzen. Klimaanlagen ist da natürlich damals auch noch nicht so ganz gewesen. Und es ist schön, aber es ist halt in einem Zug mittelmäßig laut, natürlich, lauter als inzwischen und also heutzutage. Ja, und du müsstest dir dann halt jetzt so einen Platz suchen oder du bleibst halt bis nach Lübeck einfach da stehen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, dann schaue ich doch mal, wo noch ein Platz frei ist und wo jemand sitzt, zu dem ich mich hinsetzen könnte. Und du gehst also den Zug so weit ein bisschen ab. Es ist auch sehr schön, das Ganze rustikal mit Holz verkleidet und da ist dann auch ein Kontrolleur, der allerdings gerade die entgegengesetzte Richtung so weit geht. Und dementsprechend auch allen noch eine gute Fahrt soweit noch mal wünscht. Da ist es schon mehr an Service, da ist das richtig schon noch was. Das Bahnticket war aber auch nicht ganz billig. Und du brauchst eine ganze Weile, um einen Platz zu finden, der noch frei ist. Und diese Überleitung. Wer sitzt denn da? Da sitzt eine Frau, jungen Alters, und neben mir ist noch Platz frei. Auch das Gepäckstück ist soweit auch nichts irgendwie soweit im Weg. Und da sitzt, wie gesagt, eine junge Frau am Fensterplatz. Grüß Gott, darf ich mich zu Ihnen setzen? Es ist ja heute echt richtig heiß. Also ich würde mich jetzt schon währenddessen einfach hinsetzen, wenn es okay ist. Ja. Es ist ja richtig heiß heute. Und guten Tag, ich bin die Gisela übrigens. Ja, guten Tag. Natürlich, Sie können sich sehr gerne setzen. Das ist gar kein Problem. Ich heiße Alma. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Und Sie reisen auch nach Lübeck, ja? Tatsächlich reise ich nach Lübeck. Das ist erst das zweite Mal in meinem Leben, aber es ist so eine schöne Stadt. Ich freue mich richtig darauf, wieder dahin zu kommen. Auch ja, wenn ach, Sie junges Ding. Sie werden noch so oft Lübeck bereisen. Sie haben noch so viel Zeit dafür. Aber jetzt, ja, was machen Sie denn in Lübeck? Arbeiten Sie da? Haben Sie da einen Mann oder was ist mit Ihnen? Nein. Was ist denn mit Ihnen los? Nein, ich bin eingeladen dort, bei Bekannten. Ah, ja, das ist... Und was... Ich merke schon, Sie wollen wahrscheinlich nicht so ins Detail gehen, wie ich gerade merke. Ich bin zu einer Verlobungsfeier eingeladen von Bekannten. Eine Verlobungsfeier? Also, ja, also... Ja. Aber das doch nicht bei den Girnwalds, oder doch? Doch, tatsächlich. Was? Das ist ja wundervoll. Ich nehme mich auch. Woher kennen Sie sie? Ach, mit dem Charlton Girnwald bin ich schon so lange befreundet. Wir sind quasi beste Freunde. Also er ist schon lange mit meinem Mann befreundet gewesen und wir sehen uns auch sehr häufig und ja. Schicken uns immer Telegramme und ach, die Familie, die ist so nett und das ist ja ich, nett. Ich bin mit denen wirklich sehr, sehr gut befreundet. Und ja, Sie? Das ist schön. Ja, ich kenn den Herrn Girnwald auch schon länger und zwar war mein Vater damals mit ihm in der Schule, da haben sie sich kennengelernt und dann sind sie danach... sind sie Freunde geblieben, auch wenn sie sehr weit auseinander gewohnt haben irgendwann. Und wir haben sie dann einmal besucht und ja, mein Vater ist leider verstorben, aber der Kontakt zu Herrn Girnwald, der ist immer noch so nett und ich halte ihn mit Briefen eben aufrecht. Und da seine nette Tochter jetzt eben heiraten wird, hat er mich eingeladen und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ach, das ist ja schön. Gut, der Zug setzt sich soweit in Bewegung. Es ist eine Zugfahrt, wie so ziemlich jeder andere zu der Zeit. Es rumpelt und pumpelt und ihr kommt gut voran, ohne weitere Zwischenstopps, bis auf dann in Hamburg, wo dann dementsprechend einer der Schaffner durch die Waggons, der muss ja durchgehen, da gab es ja nicht wirklich Sprechanlagen oder sowas, geht da durch und informiert halt alle. Ja, meine lieben Zuggäste, wir halten leider etwas länger in Hamburg, da wir noch auf einen anderen Zug warten müssen, der durch etwas Verspätung den ganzen Ablauf ein bisschen durcheinander bringt. Ich hoffe, Sie können das soweit verzeihen. Wir hoffen, Sie fahren auch weiterhin mit der Deutschen Reichsbahn. Guten Tag. Und damit, mit den Worten, fährt dann auch der Zug in Hamburg ein und... quasi wartet der Zug auf einem Bahnsteig, dass auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig ein Zug einfährt, wo der gerade genannt wurde. Und ihr wartet jetzt schon so circa eine Viertelstunde. Puh, das ist aber wirklich sehr warm mittlerweile. Ja, ich glaube, ich muss auch so langsam mal meinen Pelzkragen abnehmen. Ja, das wäre bei dem Wetter sicherlich empfehlenswert. Aber der war so teuer, da muss man ihn auch ab und zu ein bisschen austragen, oder? Ja, aber die Gelegenheit haben Sie ja, wenn wir da sind, sicherlich. Ja, dann muss der das steht Ihnen auch so. Wirklich sehr gut. Vielen Dank, der war auch wirklich teuer, also wirklich unverschämt teuer. Ja, also was ich mich frage ist, wie lange halten wir hier noch? Es wäre ja ganz nett, wenn man jetzt wüsste, man steht hier noch eine Stunde, dass man dann auch ein bisschen aus dem Zug gehen und sich ein bisschen frische Luft verschaffen könnte. So. Ja, ich müsste auch so langsam mich mal frisch machen gehen, also es ist ja auch eine lange Zugfahrt. Und ja. Ich schau mal, ob ich einen Schaffner finde, dann frage ich mal. Ja, das ist aber nett. Ja, ich sag Ihnen dann Bescheid. Und dann würde ich aufstehen und aus dem Abteil gehen und gucken, ob ich einen Schaffner irgendwo sehe. Also du kannst den natürlich die beiden hören, etwas weiter entfernt, wie sie gerade eben die Leute informieren soweit. Die Türen stehen aber soweit offen und auch die Fenster, welches halt offen gemacht werden kann, geöffnet werden kann, so heißt das. Wurde auch geöffnet von den Leuten, als es ein Sommer ist. Ballert jetzt natürlich, die Sonne scheint jetzt total drauf. Und du müsstest dann durch die recht vollen Waggons dich quetschen oder du gehst halt von draußen, von außen einmal kurz quasi die Abkürzung, wo es vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so stickig ist. Ja, da würde ich das machen. Okay. Draußen ist es, wie erwartet, echt angenehm. Solange du nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne stehst, kommst ganz gut durch. Die ersten anderen Fahrgäste sind auch schon ausgestiegen und schimpfen so ein bisschen und meinen so, oh Mann, da fährt man mit der Bahn und dann verspätet sich das hier immer. Das ist ja, wie soll das denn in 100 Jahren werden? Wollen die dann immer noch mit Verspätung hier? Ich kann es nicht mehr hören. Dann ist hier auch ständig so warm und dann müssen wir hier noch auf irgendeinen anderen Zug warten. Können wir nicht einfach nach Lübeck durchfahren? Das ist doch hier also wirklich. Und ich gehe mal davon aus, dass du mit dem kein tiefes Gespräch führen möchtest, aber du kannst... Ich höre das, aber dann gehe ich weiter. Okay. Und du kommst in das Abteil, gerade eben, wo der Schaffner auch seine frohe Botschaft verkündet. Ja, okay. Guten Tag. Darf ich etwas fragen? Natürlich, natürlich, junge Frau. Was kann ich für Sie tun? Es ist sehr warm hier im Zug und die Frage wäre, wie lange stehen wir noch etwa hier? Kann man vielleicht ein bisschen aus dem Zug raus, auf dem Bahnsteig, sich ein bisschen frische Luft verschaffen? Oder werden wir informiert, wenn es weitergeht, dass wir dann wieder einsteigen können? Gute Frau, also informiert werden Sie auf jeden Fall. Und dann schnuffelt er mit so ein bisschen mit seinem Schnäuzer. Dann nimmt er eine Taschenuhr aus seinem Hemdjackett, guckt drauf und meint so, also wenn es nach Plan wäre, dann müsste jetzt eigentlich gleich der Zug in 5 Minuten einfahren und dann müsste auch das Umsteigen relativ, also ich sage mal, bestimmt haben Sie noch 10 Minuten, um sich nochmal draußen aufzuhalten. Ansonsten fragen Sie einfach nochmal das Bordpersonal, den Service. Entferne ich mich nicht zu weit vom Zug, sondern gehe nur ein bisschen auf den Bahnsteig, genau, um frische Luft zu schnappen. Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich zurück zu dem Abteil gehen und um dann meine Reisebegleitung abzuholen, damit sie auch sich ein bisschen die Beine vertreten kann. Ja, das mache ich dann auch sehr gerne. Also Isela, der Schaffner sagte, so um die 10 Minuten wird es wahrscheinlich noch dauern und dann könnten wir ja, wenn Sie möchten, auf den Bahnsteig gehen. Oh, ja, das. Dann müssen wir natürlich unser ganzes Gepäck mitnehmen, oder? Also man kann ja hier direkt vor dem Zug stehen bleiben, da würde man ja sehen, wenn etwas geschieht im Abteil, oder? Na gut, ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Na ja, okay. Schon wieder okay gesagt. Na gut, ja, dann gehe ich mit Ihnen mit. Ja, dann und gehen wir raus. Ungefähr, nachdem ihr 2-3 Minuten draußen steht, kommt unvermittelt schon ein Zug eingefahren mit lautem Getöse. Und ihr könnt so durch die Fenster der Waggons quasi durchgucken auf den anderen Bahnsteig soweit. Und nachdem der Zug soweit angehalten hat, erbricht sich quasi eine jede Menge Reisende aus dem Zug, die eilig und schnell entsteht, das hast du dir so vorgestellt. Ja. Das sind dann wirklich viele, das wollte ich damit ausdrücken. Und steigen aus dem Zug aus, sind eilig dabei. Die einen gehen natürlich direkt in Hamburg, steigen sie aus und gehen von dann, aber auch eine ganze andere, schon relativ viele. Und er fragt euch vielleicht schon, wie sollen die alle in den Zug passen? Eine relativ große Schar an Leuten steuert eure Richtung an, soweit, damit sie halt zu euch dann einsteigen können. Das heißt, es wäre gar keine schlechte Idee, wenn ihr dann vielleicht dementsprechend zu euren Plätzen zurückkommt, dass ihr überhaupt noch Plätze habt. Ja. Und ich hätte gerne von euch, ich muss mal gerade ganz kurz, das ist ein Fehler von mir, ich will mal Wahrnehmungsproben haben, aber das gibt's ja hier gar nicht in der Hinsicht. Es gibt ja immer verborgenes Erkennen. Mhm, das gibt es. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich irgendwie gerne immer Wahrnehmung. Mach doch mal eine verborgenes Erkennen-Probe. Ja. Das fände ich sehr schön. 18. Und ich habe 75. Oh, krass. Also, nice. Das ist, ich habe 93. No. Du machst die Augen zu. Naja, es ist ja auch sehr warm heute, da kann man es sich auch nicht konzentrieren. Ja, das ist auch sehr anstrengend für mich. Sehr anstrengend. Und dir einmal fällt unter dem ganzen Gewuse von Menschen eine andere junge Frau auf, die so ein bisschen aus der Menge vielleicht heraussticht durch die Kleider oder durch die Art, wie sie sich bewegt. Auf jeden Fall sieht sie... sticht sie so ein bisschen aus der Masse der Reisenden heraus. Okay, dann schaue ich sie mir an. Du siehst, das werdet euch aber dementsprechend, denke ich mal, noch nicht kennen, Shakes Charakter Rachel Rosenthal. Und also wie würdest du dich beschreiben gerade eben? Du siehst eine ziemlich junge, auch attraktive Frau, klein, schlank, zierlich, mit dunklen Haaren und also wirklich dunkelbraunen Haaren so und auch dunkelbraunen Augen. Ja, auf den ersten Blick würdest du denken, wahrscheinlich bin ein ganz normales hübsches Mädchen, sage ich jetzt mal. Was dir aber auffallen könnte, wenn du genau hinschaust, ist, dass ich einige Ketten und Ringe anhabe. Und je nachdem, wie weit du entfernt bist, kannst du auch vielleicht erkennen, was es ist. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ja, also sie interessiert mich optisch auf jeden Fall sofort, weil sie also ein bisschen eben aus der Masse heraussticht. Und ich, erst letztes Jahr habe ich einen Roman geschrieben, also auch einen Gruselroman. Und die Protagonistin dort, die habe ich mir so ein bisschen optisch so vorgestellt, wie diese Frau, die ich da jetzt vor mir sehe. Deswegen finde ich sie interessant, ja. Oh, okay. Möchtest du den Blick weiter über sie schweifen lassen oder möchtet ihr dann doch lieber wieder die Plätze für euch sichern? Also ich würde jetzt so langsam wieder reingehen, aber währenddessen immer wieder mich so ein bisschen umblicken und sie anschauen. Alleine? Oder wo sitze ich genau? Nee, ihr seid noch in dem Weg quasi rein in die Abteile. Also ihr natürlich haben die anderen beiden Damen einen leichten Zeitvorteil, weil du ja noch mit den anderen Mob quasi versuchst, in den Zug einzusteigen. Ja. Und vielleicht auch durch deine Größe so ein bisschen, also du stehst zwar aus der Masse raus, aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht aufgrund deiner Größe ein bisschen untergehst in dem Ganzen. Ja. Ja, besonders stark bin ich jetzt nicht, aber ich habe eine Menge Glück, muss ich sagen. Und weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt, mit ein bisschen Glück sich da durchzuschlängeln. Ach, du kannst gerne mal, du kannst gerne mal eine... Wenn du mir gestattest. Ich hätte tatsächlich von dir gerne mal eine Gewandtheitsprobe, ob du da dich ganz gut durchschlängeln kannst. Okay. Rein auf Geschicklichkeit. Rein, ja, genau. Mhm. Ui, 17. Leider nicht ein Fünftel, aber auf jeden Fall die Hälfte geschafft. Okay, also auch wenn natürlich die Leute sich versuchen, jetzt so schnell wie möglich reinzuwuseln in die Abteile und schnell einen Platz zu ergattern, kannst du aufgrund deiner Wendigkeit und deiner Größe, die du zu deinem Vorteil einsetzt, dich relativ schnell an die Spitze setzen und dir dementsprechend auch noch ganz sicher einen Einzelplatz soweit zusichern, wenn drinnen nicht schon zu viel vergeben ist. Genau. Wie ist es mit den anderen beiden? Seid ihr schon reingegangen? Ich hatte es vorhin nicht so ganz... Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Okay, also wenn ich sehe, dass da ganz viele neue Passagiere ankommen, dann gehe ich wieder rein auf meinen Platz. Okay. Ja. Gut, ihr sitzt wieder auf eurem Platz und der Alma fällt dann auch wieder auf, dass sich gerade eben die Rachel in dem Abteil wieder befindet und wohl mit ihren Äuglein nach einem das Abteil soweit untersucht, ob sie irgendwo noch einen Platz findet für sich. Und es ist relativ voll, aber neben euch ist tatsächlich durch den Halt hier in Hamburg ein Platz noch frei geworden. Ja, also. Also nicht, ist nicht nur Vierer, sondern so ein, das ist euer Doppelsitz, dann der Gang und dann wieder ein Doppelsitz. Links daneben. Ja. Also wenn ich sehe, dass sie sich in unsere Richtung bewegt, dann würde ich auch auf den freien Sitz deuten und sagen, hier, wenn sie sich noch setzen wollen, hier ist ein Platz frei. Achso, mir jetzt? Ja, genau. Oh, vielen Dank. Ja, ich setze mich natürlich. Bei diesen Temperaturen und der Fahrt, die wir noch vor uns haben, möchte man ja nicht die ganze Zeit stehen müssen. Oh, so ist es. Und Zugfahren mag ich überhaupt nicht. Das ist mir alles viel zu schnell, ehrlich gesagt. Aber nun, ich muss jetzt ganz, ganz dringend nach Lübeck. Ein Notfall sozusagen. Tatsächlich. Nun, ja. Wir reisen auch nach Lübeck. Ja, das stimmt. Ich entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rachel Rosenthal. Ja, hallo, sehr Rachel. Erfreut. Das ist die Alma. Ist lustig, wie Erbse auch gerade die Hand ausgestreckt hat zum Grüßen. Das ist schön. Ja, und? Ja, ich bin Alma. Hallo. Freut mich sehr. Möchten Sie was essen? Jetzt, wo ihr... was bietest du mir denn an? Ich würde dir einfach alles anbieten, was ich habe. Also auch wieder belegte Brötchen und... mit was belegt? Und einmal mit Gouda und einmal mit Salami, hatte ich, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht mehr. Und dann noch Pflaumen und Äpfel. Das habe ich alles. Ist das denn alles in derselben Box gewesen? Nee, das sind so verschiedene. Dann würde ich die Pflaume nehmen, denn ich ernähre mich koscher und möchte bestimmt nichts von dem Schinken oder sonst was. Alle wollen nur meine Pflaumen. Wir stehen auf deine Pflaumen, genau. Ja, vor allem wohlgemerkt Plural. Und würde mich dich, also wie siehst, hast du irgendwelche von Äußerlichkeiten irgendwas Okkultes an dir? Nee, gar nicht. Okay, gut. Siehst du nicht eigentlich tatsächlich aus wie so ein Hausmütterchen mit einem schlechten Kleidungsstil? Kann man sich dich so vorstellen? Ja, schon wie ein reiches Hausmütterchen. Ich habe sogar an meinen Pumps kleine Fellbommel dran. Oh Gott. Oh. Ich habe sehr große Ohrringe und zwei Ringe habe ich. Einen Ring an der am Ehringfinger und einen größeren am Daumen. Am Daumen? Das stelle ich mir irgendwie unangenehm vor. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Ringen nicht so aus. Ist ja... Wenn ich jetzt Rachel mir gegenüber sitzen sehe, dann ja, fällt mir dann ihr Schmuck auf oder? Definitiv. Ja. Also was dir erstmal auffällt, ist, dass du einen Davidstern um meinen Hals siehst. Das solltest du kennen. Und ansonsten, um die anderen Symbole zu erkennen, müsstest du entweder was mit Okkultismus, denke ich, wissen oder irgendeinen Bezug zur hebräischen Sprache haben, dass du ja, das lesen. Also ich interessiere mich eben, wie gesagt, für, ja, ne, also alleine durch die Recherche zu meinen Gruselromanen interessiere ich mich eben für paranormale Dinge und habe deswegen auch ein bisschen Wissen im Bereich Okkultismus. Nicht übermäßig viel, aber ein bisschen. Von daher sagt mir das eventuell was. Ich könnte ja eine Probe auf Okkultismus machen, wenn das gewünscht ist. Du, also von kannst du soweit, wenn du das genau deuten möchtest. Ja, also ich würde halt gucken, was sie da so trägt und ob ich das kenne. Genau. Das würde ich auch sehr gerne machen. Du könntest gerne soweit machen, dann kann dementsprechend Rachel so ein bisschen mehr erzählen. Ich habe tatsächlich eine 8 geworfen und ich habe 45 auf Okkultismus. Ich habe eine 40 geworfen und ich habe 75 auf Okkultismus. Dann haben wir es beide geschafft. Ja. Okay. Also ihr erkennt mehrere Schutzsymbole, die unter anderem halt auch Pentagramme, aber auch Vor allem hebräische Buchstaben könnt ihr ganz gut, ganz klar erkennen. Also ich habe das anscheinend mal irgendwo gesehen oder dergleichen. Was ihr auf jeden Fall noch erkennt, sind halt die Ringe. Da sind halt verschiedene Steine drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Steinen, ob das dasselbe ist, aber ich könnte euch jetzt sagen, was das für Steine sind, die drin sind. Ja, also ich glaube, also das ist wahrscheinlich... Ihr seht auf jeden Fall einen sehr hellen Stein, ihr seht einen dunklen Stein, einen sehr matten dunklen Stein. Der helle Stein ist so ein bisschen milchig-glasig. Dann seht ihr noch einen grünen Stein, der eine sehr starke Leuchtkraft hat. Einen dunklen blauen Stein habe ich auch noch. Und ja, das ist so eigentlich so das Drumherum. Auf jeden Fall. Also Ketten, Ohrringe, Ringe, das volle Programm. Der Zug setzt sich auch inzwischen in Bewegung. Der Schaffner fragt wieder nach den Tickets soweit. Überprüft auch von Rachel das dementsprechend, aber auch da gar keine Anstalten irgendwie soweit. Wünscht ihr noch eine schöne Reise soweit mit der Deutschen Reichsbahn und ist komisch, ne, wenn man das so sagt. Ja, ist nicht der Fall. Ja, aber es war nun mal so. Es war nun mal nicht die Deutsche Bahn, sondern die Reichsbahn. So ist das nun mal. Und ja, die Fahrt läuft weiter ziemlich ereignislos. Ihr habt ja für Ereignisse eigentlich ganz gut selber gesorgt im Bahnabteil, Zugabteil. Und das Wetter bleibt nach wie vor schön warm und sommerlich. Die kommt halt immer mehr in, also Hamburg und so weiter, davor war auch schon flaches Land. Aber ihr merkt schon so, wie sich die Gefilde so ein bisschen ändern. Und dass ihr schon merkt, dass ihr schon eine ganze Weile auf der Reise seid. Unter Umständen müsstet ihr vielleicht dann mal zwischendurch mal was trinken oder essen. Ihr habt ja genug mit dabei, ihr könnt euch auch vom Servicewagen dann dementsprechend noch was mitnehmen. Das ist tatsächlich auch kostenlos, das Wasser kostet nichts. Egal wie viel ihr der verlangt und auch nur für... Da würde ich mir auf jeden Fall was nehmen. Ja, da kannst du dir dementsprechend, da sind sie nicht geizig, da haben sie wohl dran gedacht. Und auch Essens, kleine Essenssachen, Obst, sowas, das wäre soweit wohl auch dann noch auf die Bahn. Und nach einer weiteren Weile kommt ihr soweit, ihr seid echt, könnt echt froh sein, dass ihr einen Platz gekriegt habt, weil die ganze Weile dann drüber stehen ist natürlich echt nicht angenehm. Und kommt dann schließlich an im Hauptbahnhof in Lübeck. Und das ist in dem Moment auch die Endstation. Und einer der Schaffner ruft auch laut: Lübeck, Endstation! Und dann der Zug macht auch nicht mehr dann so lange und fährt dann in den Bahnhof quietschend ein. Und der Trott, der ganze Mob an Leuten, erbricht sich wieder auf den Bahnsteig. Also das ist aber leid, Entschuldigung. Ach Alma, die Hochzeit, die wird bestimmt richtig schön. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin sehr gespannt so. Also wieso der Bräutigam ist und Mary und Hugh sind einfach so ein schönes Pärchen. Ja, also Hugh habe ich noch nicht kennengelernt, aber Mary, sie ist wirklich sehr nett. Das ist ja ein Zufall. Ihr meint, ihr redet bestimmt von der Verlobung, richtig? Ja, genau. Ja, da möchte ich auch hin. Aber sie sagten doch, es geht um einen Notfall. Wir sind, also eine Verlobungsfeier ist natürlich etwas sehr Wichtiges, aber einen Notfall würde ich es jetzt nicht nennen. Außer natürlich, sie wollen die Verlobung verhindern. Wollen sie das? Nein, ich habe noch ein Schreiben bekommen, ein Telegramm. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, natürlich. Ich möchte keinen Tratsch verbreiten. Es hieß aber, ich solle ganz dringend kommen. Aber wir haben kein Telegramm. Also ich habe kein Telegramm bekommen. Nein, ich auch nicht. Also kein zweites. Ich habe nur die Einladung bekommen. Das ist natürlich seltsam, das kann ich mir nicht erklären. Hast du das mitgenommen? Ja. Wenn Sie aber doch auch eingeladen waren, dann vielleicht sagen Sie uns, worum es geht, denn wir sind jetzt davon ausgegangen, dass wir dort empfangen werden und dass es dann dort eine Verlobungsfeier gibt. Ja, ich zeige Ihnen auf jeden Fall das Telegramm. Nicht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Na, ich zeige euch das Telegramm. Sage, also soll ich es nochmal vorlesen? Oder wisst ihr noch, was drin stand? Ja, nee, lies doch nochmal vor. Im ersten Telegramm stand, jetzt darf mir der Stift hier nicht abhauen, im ersten Telegramm stand, wegen Krankheit muss die Feier abgesagt werden. Stopp. Bahntickets behalten Gültigkeit. Stopp. Neuanladung folgt. Stopp. Charlton Ginn weint. Und im zweiten Telegramm steht, benötige deine Hilfe. Stopp. Mary in Gefahr. Stopp. Bitte komm bis Freitag. Stopp. Abhole dich vom Bahnhof. Stopp. Charlton Ginn weint. Stopp. Darauf kann ich mir keinen Reim machen. Warum sollte sie in Gefahr sein? Nun, lass uns einfach... Und warum hat er dann sie... Also, ich will ihn nicht zu nahe treten, aber wenn eine Person, also wenn seine Tochter in Gefahr ist, sie sehen jetzt nicht aus wie eine Polizistin oder ähnliches, warum sollten sie da helfen können? Nun, es gibt Situationen, da kann ihnen die Polizei auch nicht helfen. Da brauchen sie Kräfte von anderen Mächten. Und ich halte dabei so meinen Davidstern fest, meine Kette. Sie meinen Gott? Gott, Jehova, Allah, wie auch immer man das nennen mag. Ach, vielleicht ist das nur ein lustiger Spaß, den die Gierenweiz sich erlauben. Ich meine, das waren ja schon immer... Und seit der Charlton diese neue Frau hat, die ist auch viel jünger. Wahrscheinlich war das ihre Idee. Das ist bestimmt alles nur ein Missverständnis oder so. Ich kann mir das nicht gar nicht vorstellen. Warum sollten sie das machen? Aber naja, wir werden es ja gleich erfahren. Also sie sollten jetzt, also sie, Rache, sie sollten abgeholt werden? Ich gehe davon aus, dass Herr Grünwald hier jeden Augenblick irgendwo auftauchen wird. Okay, dann sollten wir ja auch abgeholt werden, selbst wenn eigentlich die Feier abgesagt wurde und man es uns versäumt hat mitzuteilen. Dann würde ich sagen, warten wir hier zusammen auf den Fahrer. Ja. In Ordnung. Ja, dann warten wir. Okay, nach der Weile könnt ihr auch soweit aus dem Zugabteil soweit raus und an die frische Luft. Ihr könnt entweder direkt am Bahnsteig warten oder direkt vorne am Bahnhofsplatz. Was würde euch eher gefallen? Dann werden wir denn abgeholt? Ihr werdet wohl per Auto abgeholt. Das ist so das, was ihr wisst. Ja, wo würde denn das Auto parken? Das würde dann wahrscheinlich vorne auf dem Vorplatz. Also ich weiß nicht, ob es ein Bahnsteig oder so. Also sehr vorne dann. Dann würden wir da hingehen. Okay. Es ist auch der besagte Freitag, wie in diesem Telegramm. Und wie auch ursprünglich halt angedacht, dass ihr diesen Freitag dann da ankommt. Und ihr seid ja relativ früh losgefahren. Und deswegen ist jetzt der Tag auch nicht irgendwie dolle vorbei schon. Und in Lübeck merkt ihr schon, das ist schon von der Stadt her, ist das schon was anderes als ein kleines Dörfchen mit einem kleinen Bäcker und einem kleinen Fleischer und einer Dorfkirche und so. Das ist schon was anderes. Aber ihr seid ja alle städtisch erprobt, richtig? Das ist ja... Ja, Bamberg. Ja, ich weiß nicht, wie groß das dann ist. Aber das ist jetzt kein totaler Kulturschock wahrscheinlich für euch, aber vielleicht trotzdem durch die neue Stadt ein bisschen aufregend. Ich weiß es nicht. Gut, ihr wartet eine Weile vorne, so vielleicht. Also ihr seid auch pünktlich angekommen, das schon. Ihr wartet circa 20 Minuten, trotz alledem. Und kommt, werdet dann, seht dann ein Auto, was vorfährt soweit. Ein, ja, wie soll ich sagen, ein Benz gab es auch damals schon. Ja, ein Benz fährt vor, größeres Kaliber, fährt schräg an euch vorbei, mit genügend Abstand, hält dann an, setzt aber dann nochmal zurück auf eure Augenhöhe und vorne am Steuer sitzt ein Mann und neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt eine Frau und der Mann vorne kurbelt das Fenster so weit runter und ruft durch das plärrende Auto dann, seid ihr nicht die Gäste für den Herrn Gierenwald? Ja, das sind wir. Ah, aber... Hallo, ja. Ah, drei Stück, drei, Was meinst du, Sarah? Passt die noch rein? Und Sarah, Soll es eine Beleidigung sein? Nein, drei Leute hinten rein. Vielleicht hat er mit weniger gerechnet jetzt erstmal. Vielleicht dachte er eher mit zwei. Und die Sarah liegt ihm zu. Nun, ich versuche die Situation aufzuklären und sage, Herr Grünwald, Herr Grünwald, Herr Nee, nee, Moment, wartet wahrscheinlich. Das ist nicht der Herr Grünwald. Ja, das ist nur der Typ, der uns abholt. Genau, genau. Ja, ich sag mal, Herr Grünwald erwartet wahrscheinlich nur mich, aber die beiden Damen sind Gäste auf der Verlobung gewesen und irgendwas scheint anscheinend verkehrt gelaufen zu sein. Nun ja, sie sind nun hier. Und es wäre vermessen, sie einfach hier stehen zu lassen, nicht wahr? Tja, das stimmt natürlich, ne? Meinst du Sarah, meinst du auch? Und sie nickt dann halt wieder und macht einen freundlichen, aber recht stillen Eindruck so. Die beiden kennt ihr auch nicht. Also von den letzten Besuchen oder irgendwie, dass die erwähnt wurden oder so. Und dann meint der Toni, na gut, dann, ich würde eigentlich, ich lasse da das Auto an, er zieht dann die Handbremse an und die Sarah bleibt so bei dem Auto, er steigt aus und könnte man ein bisschen, ja, hat so eine etwas leicht abgeranzte Chauffeurs-Outfit an, so. Es hat wohl auch schon so die besten Tage hinter sich. Der Typ ist 45 Jahre alt, sieht auch relativ durchschnittlich aus und deutet dann an, euch dementsprechend das Gepäck hinten reinzuladen in den Benz. Wie sollen das selber hinten reinladen? Nein, also er macht halt auf und reicht schon so die Hand rüber, dass ihr das ihm quasi, damit er das einladen kann alles. Ich wollte schon sagen. Die Damen. Ja? Okay. Ja, bitte, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, ebenfalls. Weiß ja nicht so genau. Ja. Und aber sagen Sie doch mal, was ist denn auf dem Anwesen los? Wie? Was soll denn auf dem Anwesen los sein? Ja, warum wurde denn die, also scheinbar laut dem Telegramm, welches Rachel erhalten hat, wurde doch die Feier abgesagt und wir wussten gar nichts davon. Was geht denn da vor sich? Das obliegt mir auch nicht, euch zu erzählen, denn der gute Herr Charlton, also der Sir, also ich werde ihn natürlich nicht vorne wegnehmen und das sind ja Familienangelegenheiten, da muss ich ja jetzt auch nicht unbedingt einen was erzählen. Das müssen die Herrschaften Ihnen schon dann selber erzählen, aber nun sind Sie ja jetzt auch schon mal hier und dann wäre es ja auch schade, Sie jetzt wieder zurück in den Zug zu setzen, nicht wahr? Ja, also das wäre tatsächlich sehr unschön, nachdem es heute so warm ist. Und ich glaube, der nächste Zug zurück zu mir nach Hause würde auch erst morgen fahren. Ja, das würde auch insgesamt ein bisschen dauern, das stimmt. Das wäre nicht so schön. Deswegen kommen Sie doch einfach mit und dann vielleicht ist das auch alles gar nicht so. Vielleicht ist das ja auch wirklich eher so ein Missverständnis oder ich weiß es nicht. Aber das müssen Sie doch wissen. Also Sie können jetzt nicht sagen, es könnte ein Missverständnis sein. Ja, Sie wissen das doch. Also, es ist schon nicht alles so wie geplant. Ja, natürlich. Sonst hätten wir Sie ja alle nicht ausgeladen. Aber das obliegt mir ja nicht, Ihnen die Geschichte so weit zu erzählen. Das ist so schade. Ich habe doch extra ein Geschenk dabei. Ja, das ist ja... Dann bringen Sie uns doch jetzt schnellstmöglich dorthin, damit wir das klären können. Ich finde das einfach sehr merkwürdig gerade. Ja, natürlich. Ich wüsste gerne, was da vor sich geht. Das ist natürlich, das können wir soweit machen. Ist denn alles soweit eingeladen? Ja, alles so, alles gut. Ich würde gerne, ohne dass der Typ und diese Sarah das merken, den beiden zuflüstern, irgendwie so halb aus Spaß, nicht, dass die uns hier entführen wollen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird schon alles gut gehen. Ja, aber kennen Sie denn die beiden? Haben Sie die schon mal gesehen? Ich kenne Herrn Grünwald schon seit sehr vielen Jahren und bin sehr eng mit ihm befreundet. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, aber auch die beiden Leute hier? Nun, ich denke, es ist sicherer, als wenn Sie hier zurückbleiben auf dem Bahngleis. Ja, das stimmt natürlich. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall. Aber ein bisschen seltsam ist das hier schon alles. Ja, also ich würde einsteigen und dann warten, dass wir losfahren. Okay. Gut, dann das Auto läuft ja soweit noch, das hat er laufen lassen und meint dann scherzhaft, nicht so alt, Grünwald anwesen, meint er so lustig, weil er, ne, Bahnhof und so, hahaha, und keiner lacht wahrscheinlich und außer er und legt dann loszufahren, möglichst schnell aus Lübeck raus und vom verschmutzten Bahnhof weg. Und euer Ziel ist dann ja dementsprechend Rena. Das ist ein etwas kleinerer Ort dementsprechend. Fährt so ungefähr 20 Minuten, nachdem er aus Lübeck so weit raus ist. Ist wohl etwas holprig der Weg inzwischen. So, und weiß nicht, unterhält sich ein bisschen mit seiner Frau über, dass sie ja in letzter Zeit so leckere Sachen dann auch mit bei der Köchin, soweit, dass sie da mithilft und dass die Gerichte dadurch der Köchin viel besser inzwischen sind, viel aufgewerteter. Und dass er froh ist, dass er so ein tolles Weibstück geheiratet zu haben und ganz stolz auf sie ist und dass es doch alles immer gut für die beiden gekommen ist. So. Und erzählt so ein bisschen dies und das. Und wirft ab und zu mal durch den Rückspiegel, den die angebracht haben im Auto, einen Blick nach hinten, mustert nur mal kurz neugierig euch als Gäste. Ja. Und wir alle hin? Ja, ein bisschen gequetscht allerdings dadurch auch, weil er halt nicht mit drei gerechnet hat jetzt. Ja, langsam, aber sicher kommt ihr auch an diesen Ort Rena vorbei. Allerdings scheint er nicht direkt Rena anzusteuern, sondern eher ein größeres Waldstück daneben, also sprich das Anwesen ist auch nicht Zentrum in Rena, sondern fährt ein bisschen erst, also schon rein in Rena, dann wieder raus Richtung Wald und so auch, dass der Wald euch dann relativ bald vollends umschließt und der Weg wird auch rumpeliger, immer noch befahrbar, ist soweit in Ordnung, aber ein bisschen rumpeliger inzwischen. Und dann kommt ihr nach weiteren circa, naja, ich sag mal 2-3 Minuten erst an einem, wie soll ich sagen, an einem kleinen Häuschen vorbei und meint dann zu euch dann nur, hier und hier wohnen wir schon mal, aber hier wollen wir natürlich, das ist natürlich nicht das große Anwesen, hier wohnen wir, haben natürlich vom netten Sir Gönwald selber hier so eine kleine Möglichkeit zum Wohnen bekommen. Ja, ist das schön. Ist das schön. Ein sehr netter Mann, muss ich sagen. Ein sehr netter Mann. Aber wem erzähle ich das? Ihr seid natürlich seine Gäste. Natürlich. Also. Und es wurde so ein bisschen auch so eine Plaudertasche. Der erzählt halt irgendwie, aber so wirklich was Sinnvolles kommt bei dem auch nicht raus. Und seine Frau ist irgendwie meiste Zeit still. Also nicht komisch still, sondern halt einfach so, dass sie nicht so viel erzählt. Na, wenn er die ganze Zeit redet, das ist bestimmt auch schwierig. Ja, dann ist es so, dass ihr langsam aber sicher dann auf eine Art Lichtung kommt und auf dieser Lichtung seht ihr, also ihr könnt dann auch immer noch das Haus sehen, wo ihr dann vorbeigefahren seid von den beiden Fahrern. Dann ist es so, ihr habt quasi dann einen großen Hauptplatz, einen runden, in der Mitte von dieser Lichtung, dann einen Schuppen, einen Pferdestall, der unmittelbar mit diesem Rondell verbunden ist und das Gönwood Manor. Und ansonsten ist es umschlossen von Wald und der Weg endet auch hier, also ist das hier wohl. Dafür wurde diese Straße wohl gemacht. Und das Haus ist ein schöner Altbau. Sieht schon gepflegt aus im Großen und Ganzen. Die Vögel zwitschern. Es ist immer noch ein schöner Sommertag. Es ist immer noch warm. Allerdings ist die Fahrt durch den Wald für euch recht erfrischend. Ja, und er dreht auf diesem Rundweg nochmal eine Ehrenrunde. Das natürlich vollkommen unsinnig ist, aber irgendwie anscheinend wollte er das nochmal und kommt dann so langsam vor dem Haus zum Stehen. Er macht dann die Tür auf, macht den Damen, wie sich die Höflichkeit gebührt, auch dementsprechend die Tür auf, allen nacheinander, dann, aber da ihr Gäste seid, euch zuerst, dann erst seiner Frau und macht hinten den Kofferraum auf und stellt euch eure einzelnen Gepäckstücke soweit raus. War ich denn schon mal hier auf dem Anwesen? Wir waren alle schon mal hier, oder? In unterschiedlichen Zeiten dann wahrscheinlich. Zu unterschiedlichen. Ja, nicht gleichzeitig. Genau, deswegen. Also da habt ihr dann schon irgendwie unterschiedlich dann was, aber... Also ich dachte, dass Gisela vielleicht schon sehr, sehr lange nicht mehr da war, weil als sie im Zug zu einmal gesagt hat, dass sie total dicke wäre mit Scheiden, das hat einfach gelogen. Also eigentlich sind die Bekannte eher und nicht Also denke ich mir es zumindest. Also, weil wenn man sich vor lange nicht sieht, dann kann es ja nicht so dicke sein. Das Ding ist auch, das mit den Einladungen und so, er hat sich immer gerne, das kriegt er auch noch, das wisst ihr auch noch so, dass Sir Charlton sich immer gerne mit Leuten umgeben hat. Das schon. Also auch mit anscheinend auch mit bunt gemischten Leuten, weil das man irgendwie Medium und gleich zwei Medi kennt und die irgendwie so bei sich, das ist wohl auch, weiß ich, ich würde das nicht als normal betrachten. Vielleicht weißt du das von mir ja gar nicht. Das kann sein, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob du das mit ihm mal... Ja, ich bin langjährig mit ihm befreundet, von daher, wenn ich noch nie was hier von Gisela gehört habe, kann das ja nur so ein Zwischending sein, so ein Zwischenmedium. Bitch. Heraustritt auch aus der Tür, alleine mit einer Pfeife, der Sir Charlton. Ich dachte, das ist ein etwas älteres Kaliber. Er tritt gerade eben noch alleine heraus aus dem Haus. Es wohnen an sich ja noch mehr dort. Und breitet die Arme schon so aus. So ich gehe ihm direkt entgegen. Oh, Charlton, umarme ihn. Und umarme und flüstere ihn so ins Ohr. Es wird alles gut, du kannst mir alles erzählen. Oh, Rachel, meine Liebe. Ah, wir haben euch ja alle ewig nicht mehr gesehen. Meine Güte. Er übergeht das so ein bisschen, anscheinend. Er hat es wohl gehört, aber er übergeht das wohl gerade so ein bisschen. Und es ist schön, euch alle da zu haben, auch wenn natürlich... Und dann stoppt er ein bisschen und überlegt so. Und dann meint er, aber ja, Charlton. Aber es ist schön, euch da zu haben. Er hat wohl so ein bisschen gestoppt, irgendwie so überlegend. Charlton, würdest du uns, also es ist schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns lange nicht gesehen und ich freue mich, wieder hier zu sein, aber kannst du uns die Umstände erklären,